Wirf die Nacht die Schatten ins Fenster, lieg ich wach, oft noch wach. Und ich flieg mit meinen Gedanken aus dem Tag. Wirf die Nacht die Schatten ins Fenster, lieg ich wach, oft noch wach. Und ich flieg mit meinen Gedanken aus dem Tag weit, weit fort. Und die Stimme trägt mich mit ihren Schwingen in die Nacht hinein. Und ich spüre für einen Augenblick, will ich woanders sein. Hab den Mond mit der Hand berührt, als die Erde schlief. Ein paar Sekunden hat er mich verführt, mit den Sternen zu ziehen. Hab den Mond mit der Hand berührt, er scheint nur für mich und leuchtet mir den Weg voraus für den Flug nach Haus. Wirf einen Stein weit in den Himmel, weit hinaus. Er kommt zurück zur Erde für immer, muss zurück. Auf der Reise hat er die Erde weit von oben gesehen. Manchmal will ich für ein paar Sekunden auch nach oben fliehen. Und den Mond mit der Hand berühren, wenn die ein paar Sekunden lass ich mich verführen, mit den Sternen zu ziehen. Will den Mond mit der Hand berühren, er scheint nur für mich und leuchtet mir den Weg voraus für den Flug. Sternen zu ziehen.